Wir rollen den Shit, Shit. Stand Connection, die Click, Click. Gunshot back in den Biss, der G, der Plankton Pack jetzt vertickt. Bitch, wir sind an der Westside, Ficker. Finger spitze am Tag, nein, Trigger. Lebe mit der Gun, sterbe durch die Gun. BBM, das ist Ganglife, Dicker. Versorgt mit Haschisch, Platt in die Nachbarschaft. Ich geb Bank an Schatz wie Motherfucks. Mach Business mit Knasten, Sassen aus Alcatraz. Crack und Hero-Dealer, welche Gang ist kredibiler? Wir versorgen Knasten, Sassen wie Gefängnismediziner. Ihr wollt holen bei mir, doch habt keine Kohle dafür. Wenn meine Lieferung wiegt mehr als euer Drogenkurier. Drogenkurier, Pafti, Co-Hieber. Wir sind Dope-Dealer, fick mit uns und du wirst angeschossen. Goalkeeper. Geweihte Dicke, Motherfucker, schimmen deine Crackhülle. Wir demolieren deine Visage mit deinem Basie. Wir zertrümmern alle Möbel, vergewaltigen deine Wurzeln. Die Überreste werden von dem Pitbull geschändet. Während deine inneren Organe versagen, Mann, und dein jämmerliches Leben nach paar Stichwunden endet. Hörst du neben einem Zimmer lautes Gestöhne, weil wir mit Minimum 10 Leute deine Bitch Mutter bangen. Link in die Bottom, die City, wo heftige Gangster-Crews sich knallen. Nur denn so, wir ballern aus den heruntergelassenen Fenstern Uzi-Salve. Ghetto, schwammig, roll den ungestreckten Shit in Sweet Paper. Scheiß auf Twitter, Beef-Hater, wir sind Intensivtäter. Yo, ich cruise in Lamborghini, nass im Großstadtdschungel. Multimillionär durch Plankton-Weed und Krabben-Coker-Schmuggel. Ich kann Kollegas Angstschweiß riechen. Der Gangster-Schwamm, vor dem selbst Platin-Rapper Schwanz einziehen. Spongebob's Gunshot tickt das Plankton-Weed. Drogendealer wird zersieben, Kopf bei Razzias. Patrick Bank vertickt das Plankton-Weed. Schwamm-Connection-Gang-Bikini-Bottom-Mafia. Tickt das Plankton. Tickt das Plankton. Renn, wenn du den Uzi, lauf durch dichten Blunt-Smoke siehst. Multimillionär durch Business mit Plankton-Weed. Ich bin Patrick Bang, härter als Guantanamo Bay. Ein Nackenklatscher, dein Genick bricht wie bei Saddam Hussein. Ey yo, der G, der dich bedroht mit Beretta. Und siehst du den Krabben, Coca-Feldchecker, machst du'n Homerun wie'n Better. Scheiß auf schlechte Publicity, scheiß auf Rap-Credibility. Denn mein Bizeps ist so groß wie diese Statue of Liberty. Yo, wir bangen die Industrie. Guck, wie ernst ich dich nehm. Ich geb dir einen Nackenklatscher, du bist querschnittsgelähmt. Mit der Mafia-Geschäfte, Schiffen, Drugs an die Grenze. Scheiß auf Kleingeld, 100 Kilo Mindestabnahmemenge. Bevor sich der Kofferraumdeckel schließt, ist das Letzte, was du Bastard siehst, der Shotgun auf Rest in Peace. Wayne interessiert ist, dass du Wachstumshormone sprichst. Wenn ich dich schnapp, bin mit zwei Bunches ins Koma schick. Stahlharte Muckis, als ob ich Robocop wär. Mein Schwanz ist dicker als dein Bizeps, aber Photoshop klärt. An der Westside der Baus, ich schlag dir die Zähne mit dem Brecheisen raus, während du Crackpfeife rauchst. Macht nicht auf Männer, denn ihr Hurentöchter kennt mein Schwanz nuckeln. Wenn ich will, dann brech ich euch die Körper nur durch Sand gucke. Scheiß auf deutsche Rap-Mucke. Ihr seid breiter als die Tischter. Ich bin breiter als ne Cracknote, weil ich keinen Fick gebe. Ich trainier die Beine nicht, außer wenn ich Rappern ins Gesicht trete. Spongebob's Gunshot tickt das Plankton-Weed. Drogendealer wird zersieben, Kopf bei Razzias. Patrick Bank vertickt das Plankton-Weed. Schwamm-Connection-Gang-Bikini-Bottom-Mafia. Tickt das Plankton. Tickt das Plankton. Renn, wenn du den Uzi, lauf durch dichten Blunt-Smoke siehst. Multimillionär durch Business mit Plankton-Weed.